Briefe aus Gefängniszelle 7 vom deutschen Gewissensgefangenen Ernst Zündel. Im Jahre 2003 in einem kanadischen Hochsicherheitstrakt geschrieben. Vorwort von Ingrid Rimland Zündel. Menschen, die in ihrer frühen Jugend den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, gehen sorgsam mit allem um, was sie erworben haben und was ihnen deshalb teuer ist. Alles muss gespart und bewahrt werden. Kleider, Schuhe, Bücher, aber auch die Gedankenwelt unserer Ahnen, soweit wir sie noch kennen. Und vor allem der wahre geschichtliche Ablauf dieses außergewöhnlichen Jahrhunderts, das dominiert wurde von einem heute in der Welt verteufelten Führer des deutschen Volkes, dessen historische Erscheinung seine fanatischen Gegner trotz aller verbreiteten Verleumdungen und Lügen immer verfolgen wird. Ernst Zündel wurde von einem Journalisten in einem Artikel in Counterpunch als der weltbekanntester Gesinnungshäftling bezeichnet. Ich bin bekannt als Autorin völkischer Romane mit besonderer fachlicher Erfahrung in der Redaktionsarbeit. Dieses Buch verfolgt den Zweck, den ungewöhnlichen, mein Leben in so außerordentlichem Maße bestimmenden Mann in seinen Briefen, geschrieben im ersten Jahr seiner Einkerkerung in 4 Gulags westlichen Stils in Kanada und Amerika, den Lesern vorzustellen. Wie wird Ernst Zündel von der Geschichte dargestellt werden, wenn die Schlacht mit seinen Widersachern endlich geschlagen sein wird? Der amerikanische Schriftsteller und Denker Thoreau, der vor mehr als einem Jahrhundert lebte, lange bevor Ernst Zündel auf die Welt kam, beschrieb die geistige Auseinandersetzung, die im Gange ist. Zitat: Tausende, die an den Ästen hacken, kommen auf einen, der die Wurzel trifft. Zitat Ende. Ernsts viele Freunde und Anhänger kennen und achten ihn als einen bescheidenen, freundlichen Mann, der seine durch die Zeitumstände bedingte kurze formale Schulausbildung durch seinen Wissensdurst auf vielen Gebieten, sein klares Denken, sein unablässiges Streben nach Wahrheit mehr als ausgeglichen hat. Viele bewunderten immer wieder seine Fähigkeit der Voraussage, besonders im politischen Bereich, dem er sein Leben gewidmet hat. Warum ist Ernst von seinen Feinden so gefürchtet, dass sie ihn an einem strahlenden sonnigen Tag in Tennessee in einer Kommandoaktion entführten und seither in Toronto, Kanada, in einer Höchstsicherheitszelle eingesperrt halten? Es ist hier nicht der Ort, auf die Geschichte des Zweiten Weltkrieges einzugehen, die weitgehend als bekannt vorausgesetzt wird. Diese Briefe, geschrieben mit stumpfem Bleistift in einer Zelle, in der Ernst nicht einmal einen Stuhl hat und auf einem Stapel von Gerichtsprotokollen aus Jahrzehnten seines Lebens sitzen muss, zeigen ihn wie nie zuvor in seinem Kampf für die Wahrheit in der Geschichte und seine vielseitigen Gedanken zu notwendigen Veränderungen im Verhalten und Zusammenleben der Menschen. Vergeblich wird man nach dem hassverbreitenden Ungeheuer suchen, das die allmächtigen politisch korrekten Medien aus ihm machen wollen. Stattdessen wird man etwas über die Methode der Dämonisierung eines Menschen aus Profitgier erfahren. Über eine Fähigkeit also, die Ernsts Feinde meisterhaft beherrschen. Vor kurzem schrieb Ernst an einen jungen Freund, der im Süden von Texas wohnt: Ein berühmter deutscher General des Zweiten Weltkriegs verriet mir vor Jahren eines der Geheimnisse, warum die Sowjets schließlich im Osten die Oberhand gewannen. Sie hatten bemerkt, dass die deutschen Angriffe nach 1941 zu sehr den klassischen Clausewitzschen Regeln folgten und an der Schwäche aller Armeen, der Voraussagbarkeit, litten. Das versetzte die Rote Armee in die Lage, sich auf den kommenden Angriff im Vorhinein einzustellen. So ist es in Gerichtsverfahren und so ist es auch bisher in den Verfahren gegen Holocaustleugner gewesen, die in Wirklichkeit nichts anderes als ein Krieg mit anderen Mitteln sind. Die gleiche Dynamik wie draußen auf dem Schlachtfeld ist in einem politisch beherrschten Gerichtssaal am Werk, abgesehen davon natürlich, dass der Angeklagte kaum eine Chance hat, besonders wenn man Ernst Zündel heißt, wenn er den Kampf um die Freiheit aus einer Einzelzelle führen muss, wo es kein Kopiergerät gibt, keinen Computer, keinen Drucker, keine Kugelschreiber, Büroklammern, Haftzettel, Ordner oder Mappen, nichts, außer einem in der Mitte durchgesägten Bleistiftstummel. Während diese wesentlichen Hilfsmittel einem Gesinnungshäftling verweigert werden, hat die Anklage alles zur Verfügung, einschließlich Dutzenden aus Steuermitteln bezahlten Anklägern und Assistenten. Es ist kein Kampf auf einem horizontalen Spielfeld, kein Kampf mit gleichen Mitteln und Waffen. Ich hoffe, die Leser können sich ein deutliches Bild davon machen. Wer wegen politisch inkorrekter Ansichten eingesperrt ist, kämpft gegen einen ganzen Regierungsapparat, hinter dem die reichsten Männer der Welt stehen. Ich muss, der ich diesen Kampf, der da draußen tobt, führe, mir manchmal bewusst machen, dass ich auf 65 zugehe. So bin ich, wenn ich mir den Vergleich erlauben darf, älter als Feldmarschall Keitel, Rudolf Hess und viele der anderen Angeklagten in Nürnberg während ähnlicher Verfahren vor einem Kängurugericht mit ex post facto meineidigen Zeugenaussagen, geheimen Mitteilungen der Nachrichtendienste und der Regierungsberater und keiner Berufungsmöglichkeit gegen jedwedes Urteil. Nur die Geschichte ist das endgültige Berufungsgericht in einer fernen Zeit und einem hoffentlich dem Hass weniger unterliegenden Zeitalter. Meine Anwälte, Freunde und selbst meine Frau sind manchmal überrascht gewesen von meinen selbstmörderisch klingenden ehrlichen Antworten auf die Frage meiner Torquemadas, der Richter dieser modernen Inquisition. Meine einfache, aus meiner Situation logische Antwort lautet: Ich bin mir meines Platzes in der Geschichte bewusst und bestrebt, vor ihr zu bestehen, eingedenk der Tatsache, dass dies wohl das letzte Mal sein wird, dass ich in einem angelsächsischen Gerichtssaal stehe und damit mindestens der nicht geheime Teil des Beweismaterials gegen mich und meine Einstellung zu dieser Anklage durch einen Gerichtsstenografen wörtlich festgehalten und in Form von Gerichtsprotokollen der Geschichtsschreibung zugänglich bleibt. Dieser öffentliche Teil der Anhörungen gibt mir Gelegenheit zur Klarstellung meiner Ansichten und Erkenntnisse. Ich bin zutiefst überzeugt, dass ich auf dieser Erde bin, vielleicht als Reinkarnation, um eine Aufgabe zu erfüllen und eine Mission zu übernehmen. Philosophen haben sich die Frage gestellt: Macht ein im Wald fallender Baum ein Geräusch, wenn niemand da ist, der das Fallen hört? 1000 Bäume sind in meinem Leben gefallen und niemand hat sich dieser Frage angenommen. Kein sogenannter Enthüllungsjournalist hat es je gewagt, so wie es in der Bibel in Johannes 7,13 heißt, aus Furcht vor den Juden, mich ein Stück weit auf meinem Weg zu begleiten und, wie es ein altes indianisches Sprichwort verlangt, in meinen Mokassins zu gehen, um den wirklichen Menschen zu kennen, der Ernst Zündel heißt. Einführung zur Vorgeschichte von John Kaminski. Ernst Zündel schmachtet in einem kanadischen Gefängnis, in Einzelhaft, beraubt der Grundrechte, welche die meisten Häftlinge, auch Schwerkriminelle, als selbstverständlich erhalten. Als wahrer Held der revisionistischen Bewegung gegen die Holocaust-Anschuldigung durch seinen freimütigen Widerstand gegen die offizielle zionistische Darstellung des Zweiten Weltkriegs wurde Zündel durch Agenten der US-Einwanderungsbehörde INS im Februar 2003 unter dem fadenscheinigen Vorwand, einen angesetzten Befragungstermin versäumt zu haben, entführt und nach Kanada verschleppt, wo er vorher 42 Jahre lang gelebt hat. Er sieht seiner Abschiebung nach Deutschland und dort einer langen Gefängnisstrafe entgegen, weil es in Deutschland ein Gesetz gibt, das bestimmte Abweichungen von der Siegerdarstellung des Zweiten Weltkriegs mit hoher Gefängnisstrafe ahndet. In einem kanadischen Haftvollzug ist es Zündel nicht erlaubt, die angeblichen Beweise gegen sich zu hören, noch die Namen der Zeugen, nicht einmal die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu erfahren. Dieses Verfahren, das unter der kanadischen Antiterrorgesetzgebung zulässig ist, annulliert die grundlegenden Rechte nach angelsächsischem Gewohnheitsrecht, wonach der Angeklagte die Anklagepunkte gegen sich kennen muss, seinen Beschuldigern gegenübergestellt wird und ihre Beweise hinterfragen kann, um vollständig Rede und Antwort zu stehen, das heißt eine Verteidigung führen zu können. Kanadische Behörden behaupten, dass Zündel, obgleich persönlich nicht gewalttätig, Terrorist ist und gefährliche Gewalttaten in Kanada und im Ausland unterstützt. Ernst Zündel, ein mit Preisen ausgezeichneter Künstler und Videograf, war der am besten bekannte Revisionist Kanadas. Wegen der Herausgabe einer 30.000 Worte umfassenden Schrift mit dem Titel »Did 6 Million really die?« wurde er zweimal vor Gericht gestellt und nach einer Anklage wegen Verbreitung falscher Nachrichten 1985 und 1988 verurteilt. Er legte Berufungen ein und gewann dieses Verfahren 1992 vor Kanadas höchstem Gericht. Das falsche Nachrichtengesetz wurde als verfassungswidrig erklärt. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass diejenigen, die die offizielle Holocaust-Geschichte zurückweisen, nicht die große Zahl von Juden anzweifeln, die in Konzentrationslager und Ghettos verschleppt worden sind, und die Tatsache, dass während des Zweiten Weltkriegs viele Juden getötet wurden. Jeder ernsthafte Revisionist gibt zu, dass die Juden Europas während der Hitlerjahre eine Katastrophe erlitten haben. Sie wurden rücksichtslos entwurzelt, in ihren Wohnungen verhaftet und in schrecklich überfüllte Ghettos und abscheuliche Konzentrationslager gepfercht, wo viele von ihnen umkamen. Indem sie all dies einräumten, haben die Männer und Frauen, die für Zündel vor Gericht in Kanada aussagten, ihre Position formuliert, um die Auffassung zurückzuweisen, dass es ein deutsches Programm zur Vernichtung der Juden Europas gab. Sie haben ihre Gründe dargelegt und dokumentiert, warum sie die gängigen Geschichten über Massentötungen in Gaskammern nicht glauben. Aus seiner Gefängniszelle im heutigen Kanada schreibt Ernst Zündel an einen Unterstützer, Zitat: »Mein wirkliches Verbrechen ist, dass ich in einer jüdischen Welt nicht Jude bleiben wollte. Mein Verfahren würde schon lange beendet sein, würde ich mich nur entschuldigen und vor Zion zu Boden werfen. Im Augenblick stehe ich noch. Na, nicht ganz. Ich liege entweder auf meiner Pritsche in der Gefängniszelle oder bin über meinem kleinen eisernen Ecktisch gebeugt. Ich sitze auf meinem Hocker aus Büchern und Gerichtsdokumenten, da mir kein Stuhl erlaubt ist. Ich verbrauche meine immer kleiner werdenden Bleistiftstummel, um an meine Freunde zu schreiben, an öffentliche Dienststellen oder Politiker. Ich zeichne kleine Skizzen mit Bleistift für die guten Menschen, die Ingrid Spenden geben, sodass wir die teuren Anwälte bezahlen können, die tüchtig und tapfer in 3 Ländern und auf 2 Kontinenten um unsere Rechte kämpfen. Die Beschneidung der Rechte, die zur westlichen Kultur gehören, erreichte ihren Höhepunkt bereits vor den Angriffen auf New York und Washington, als Israel und die Judenheit weltweit in politischen Schwierigkeiten waren, wie durch die Antikolonialismuskonferenz der UN in Durban, Südafrika, enthüllt wurde. Die Palästinenser gewannen damals die Herzen der Völker. Jene Bilder der zusammenstürzenden beiden Türme des World Trade Center machte innerhalb von Minuten alle Kritik an Israel null und nichtig. Dieses Resultat war von jenen vorausgesehen und eingeplant, die diesen teuflischen Akt im Stillen entwarfen und ausführten. Ich wusste, was daraus folgen würde. Innerhalb von 30 Minuten, nachdem ich die Türme in sich zusammensacken sah, habe ich Folgendes einem meiner Anwälte in Kanada geschrieben: Dies ist das Ende einer Ära, das Ende der alten Weltordnung, einer Welt, wie wir sie seit unserer Geburt kannten. Eine neue Ära hat soeben begonnen, und wir, die sich der Judaisierung der Welt entgegengestellt haben, werden die neuen Feinde sein. Sie werden uns jagen wie die Hasen. Unser verfassungsmäßiger Schutz und unsere Rechte werden sich in dünne Luft auflösen. Unterdrückung, Verfolgung und öffentliche Gesetzlosigkeit werden die neue bestimmende Ordnung der Dinge sein. Dies ist Zions Version des War Measures Act. Als nicht sofort mitternächtliche Verhaftungsaktionen einsetzten, machte man sich über meine alarmierenden Äußerungen lustig, als die paranoiden Fantasien eines müden alten Kriegsrosses. Nun, sie kamen, wenn auch zeitlich verzögert, aber nicht im Dunkel der Nacht wie in sowjetischen Zeiten. Sie kamen am helllichten Tag. Sie kamen mit Handschellen und Fußeisen, hergestellt von einer US-Firma in Mexiko. Sie kamen, um mich zu verhaften und zu verschleppen. In Amerika. Brief Ende. Im Sommer nach der Verhaftung von Ernst Zündel versuchte seine Frau, Ingrid Rimland, mehrere ganzseitige Anzeigen über den Zündelfall in die Washington Times zu setzen. Nach einem heftigen Zensurstreit unter den Redakteuren erschienen letztendlich drei Anzeigen in gekürzter Form. Die erste dieser Anzeigen war ein offener Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der hier aus verschiedenen Gründen nicht wiedergegeben wird. Die zweite der ursprünglichen Anzeigen lautete, bevor sie zensiert wurde, wie folgt. Zitat: Offener Brief an die Angehörigen von Senat und Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika. Hiermit appelliere ich an die gewählten Vertreter des amerikanischen Volkes wegen einer der diktatorischsten Untaten, die in Amerika je geschehen sind. 3 Jahre lang war ich glücklich verheiratet mit einem freundlichen, gütigen Mann mit politisch unkorrekten Anschauungen, bis er bei hellem Tageslicht auf amerikanischem Boden durch Beauftragte meiner Regierung brutal verschleppt wurde. Es wird behauptet, mein Mann sei deportiert worden, weil sein Visum abgelaufen war. Wir haben den Beweis, dass diese Behauptung nicht stimmt. Wir werden vor Gericht beweisen, dass amerikanische Vertreter der Polizei und der Einwanderungsbehörden unwissentlich als willfährige Ausführungsorgane für eine bösartige politische Lobby mit dem Ziel missbraucht wurden, die Meinungsfreiheit zu ersticken. Kurze Hintergrundinformation: Ich bin Bürgerin der Vereinigten Staaten deutscher Abstammung, in Russland geboren. Ich lebe hier seit 1967. Mein Ehemann Ernst Zündel ist ein im Licht der Öffentlichkeit stehender Aktivist, der am besten dafür bekannt ist, dass er die allerersten forensischen Untersuchungen von Auschwitz und anderen Konzentrationslagern des Dritten Reiches veranlasst hat. Er stand seinen Mann in mehreren Holocaust-Prozessen in verschiedenen Ländern im Kampf um die Meinungsfreiheit über Jahrzehnte hinweg, im Kampf für sein Recht, die orthodoxe Holocaust-Geschichte zu bezweifeln, welche die systematische, völkermörderische Vergasung von 6 Millionen Juden behauptet. Wer ist mächtig genug zu diktieren, was gehört werden darf und was nicht? Was gesprochen werden darf und was nicht? Was geschrieben werden darf und was nicht? Die Wahrheit fürchtet keine Nachforschung. Die Lüge muss man überprüfen und entwaffnen. Etwas hinnehmen zu müssen, ohne dass Zweifel erlaubt ist, ohne glaubwürdigen Nachweis anzuklagen, grundlos einzuschüchtern, straflos Zensur zu üben, war in zurückliegenden Zeitaltern in westlichen Demokratien undenkbar. Im Falle des Holocaust allerdings fehlt die Waffe der Massenvernichtung. Die jüdischen Verlustziffern sind hochgradig aufgebläht und die Erzählungen der Zeugen sind nicht überprüfbar und oft grob verzerrt. In praktisch allen westlichen Ländern läuft der Film der sich selbst erzeugenden Vision um den Holocaust ununterbrochen ab, unberührt durch gesunden Menschenverstand und forensisch überprüfbare Wissenschaft. Warum? Es ist wirklich sehr einfach. Gewisse jüdische Kreise und Organisationen sowie auch nicht-jüdische Elemente bereichern sich durch eine vereinfachte Sicht der Geschichte, die keiner in Frage stellen darf und zu dem der Steuerzahler die Rechnung bereitwillig begleicht. Weltweit ist der Holocaust zu einer weltlichen Religion herangewachsen. Das neue Dogma in Frage zu stellen, macht einen zum Ketzer, zum Ziel bösartiger Verleumdung, sogar der Strafverfolgung. In den Worten von Israel Shamir, einem bekannten israelischen Journalisten und mutigen Kritiker der gegenwärtigen israelischen Regierung, Zitat: Ist der Holocaust keine jüdische Religion? Er ist eine Religion par excellence für Goyim, Zitat Ende, wie ein hebräisches Wort Nichtjuden verächtlich nennt. Der Holocaust muss untersucht und Fragen müssen gestellt werden. Es ist nicht unamerikanisch und unpatriotisch, die Tatsachen wissen zu wollen und diese Tatsachen bekannt zu machen, nachdem sie gefunden und sorgfältig geprüft worden sind. Jahrzehntelang hat Ernst Zündel genau das getan. Als ein Mann deutscher Abstammung weigert er sich, auf den Knien herumzurutschen. Für seinen verantwortungsbewussten Einsatz zugunsten der misshandelten Generation seiner Vorfahren ist er zum Ziel von Mordanschlägen geworden. 2-mal durch Paketbomben, 1-mal durch Brandstiftung und einmal durch eine junge jüdische Frau, die von der amerikanischen Polizei vor einem geplanten Attentat abgefangen und in ein Flugzeug zurück nach Israel gesetzt wurde, bevor sie mit ihrer in einem Mikrofon versteckten Pistole Unheil anrichten konnte. Wegen seiner Beharrlichkeit, die 6-Millionen-Behauptung zu widerlegen, hat sich Ernst Zündel mächtige politische Feinde auf höchster Regierungsebene in mehreren westlichen Ländern gemacht. Hier ist, was kürzlich geschah. Gefängniserinnerungen, 5. Februar 2003 von Ernst Zündel. Ich habe mehr als 40 Jahre lang in Kanada gelebt. Nach meiner Heirat mit Ingrid hatte ich zum Visum eine USA-Statusanpassung beantragt, um mit ihr in Tennessee zu leben. Mein Antrag war von den Einwanderungsbehörden angenommen worden. Ich hatte Fingerabdrücke abgegeben, bekam eine Arbeitserlaubnis, eine Sozialversicherungsnummer und die Erlaubnis zur Aus- und Einreise ohne Schwierigkeiten an der Grenze. Ich wartete auf ein neu angesetztes Interview mit einem Einwanderungsbeamten, das der letzte Schritt vor der Erteilung des Status zum Daueraufenthalt in Amerika ist. Da unser erstes Interview wegen einer Terminschwierigkeit meines Anwaltes annulliert werden musste, ersuchte mein Anwalt um einen neuen Termin in Memphis, Tennessee. Wir haben eine Quittung in unserem Besitz, dass unser diesbezügliches Ersuchen beim INS eingegangen war. Wir warteten auf dieses Interview im Glauben, dass wir alles getan hätten, was wir nach den Einwanderungsvorschriften tun mussten. Nach Meinung unseres Anwalts hatten die überlasteten Einwanderungsbüros, die mit der Prüfung von Tausenden illegaler Einwanderer in die Vereinigten Staaten zu tun haben, besonders nach den Angriffen auf New York und Washington, es einfach nicht geschafft, die Unterlagen von zwei Weißen im Pensionsalter durchzusehen, die sich legal in den Bergen von Tennessee niedergelassen hatten und niemanden störten. Wir hatten ein schmuckes Blockhaus erworben, das wir als Gemäldegalerie planten, die wir innerhalb von einigen Wochen zu eröffnen gedachten. Einer meiner Angestellten half mir beim Einrahmen von einigen meiner Ölbilder und Aquarellen, die ich an jenem Nachmittag in meiner Galerie aufhängen wollte. All dies endete abrupt, als ein martialisches Aufgebot an Polizeikarossen und Kastenwagen, einer Art von grüner Minna, um 11 Uhr vormittags am 5. Februar 2003 meine Auffahrt in Tennessee heraufbrauste und überfallartig auf unser Haus zustürmte. Ich hatte meine Arbeitskleidung an, Jeans, Wanderschuhe, ein legeres Flanellhemd und bunte Hosenträger, wie Zimmerleute sie tragen. Ich fragte, was sie herführe, als sie mich drohend umringten. Sie sagten mir, ich solle meine Hände auf die Haube ihres Polizeifahrzeuges legen, das in der Zufahrt stand. Sie seien ausführende Beamte des Einwanderungsdienstes, die gekommen seien, mich in Gewahrsam zu nehmen, weil ich versäumt hätte, einen gerichtlichen Anhörungstermin einzuhalten. Es gab überhaupt keinen gerichtlichen Anhörungstermin. Wir warteten auf ein einfaches Interview mit einem Einwanderungsbeamten, von dem wir und der Anwalt annahmen, es werde neu anberaumt. Ich war sprachlos. Ingrid genauso. Die 5 Beamten hatten keinen Haftbefehl. Ich bat, meinen Anwalt anrufen zu dürfen. Das Ersuchen wurde abgelehnt. Auch Ingrid wurde gesagt, es seien keine Anrufe bei dem Anwalt erlaubt. Ich bat Ingrid, meine Jacke, den Pass und meine Medikamente zu holen, da man mir nicht gestattete, selbst ins Haus zu gehen. Ingrid wurde später gesagt, dass man dies als eine zivile Verhaftung betrachtet habe. Es gab nichts Ziviles an dieser Festnahme. Innerhalb von Minuten war ich in Handschellen und Fußeisen in einem Gefängniswagen, im Geleit der Polizeiwagen unsere Bergstraße hinunter, vorbei an unserer hübschen Galerie, hinein in unsere kleine Stadt, wo Ingrid und ich unsere Einkäufe machten, und auf der Highway Interstate 40 zum Einwanderungsbüro in Knoxville, wo ich erkennungsdienstlich abgefertigt wurde mit Fingerabdrücken und Fotos. Vor der Wand einer Garage wurde ein Polaroid-Bild von mir aufgenommen. Dieses Foto wurde dann beschnitten und später auf ein Dokument geklammert. Das Foto zeigt klar die Kleider, die ich im Augenblick meiner Verhaftung trug, einschließlich der bunten Hosenträger. Es ist der Beweis, dass die Verhaftung zuerst kam. Und dann der Haftbefehl. Man schob mir einige Dokumente zur Unterschrift zu, die auf dem Schreibtisch vor einem Angestellten lagen, als ich hereinkam. Sie hatten gelbe Haftetiketten und auf einem stand klar lesbar in Handschrift: Heutiges Datum hier einfügen. Ein Einwanderungsbeamter, der nicht unmittelbar mit meinem Fall zu tun hatte, hatte seine Wand mit einer 60 x 80 cm großen israelischen Fahne dekoriert. Ich brauche nicht zu betonen, dass ich dies als einen etwas seltsamen Wandschmuck in einem amerikanischen Einwanderungsbüro empfand. Ich wurde dann in Handschellen und Fußeisen wieder in einen Gefangenenwagen geschoben und etwa anderthalb Stunden lang durch starken Verkehr von Knoxville über Maryville am Flughafen vorbei zu einem nahen Gefängnis gebracht, einem kalten, unfreundlichen Ort. Die Aufnahmeprozedur hier dauerte über 4 Stunden. Ich wurde in einer eiskalten, nur aus Beton bestehenden Haftzelle, selbst die Sitze und der Fußboden waren aus Beton, bis lange nach Mitternacht festgehalten. Die Einnahme der Medikamente, die ich ins Gefängnis mitgebracht hatte, wurde mir nicht erlaubt. Mein Blutdruck fing an zu steigen. Von den Krankenschwestern, zu denen man mich, immer noch in Handschellen und Fußeisen, brachte, wurde mir gesagt, er sei gefährlich hoch. Ich wurde in einer Zwei-Mann-Zelle untergebracht, unter 24-Stunden-Einschluss. Es wurde mir nur ein kurzes Duschbad nach 2 oder 3 Tagen und ein kurzer Anruf bei Ingrid gestattet. Ich erinnere mich nicht mehr wann. Mein Zellengenosse war ein Chemieingenieur, ein manisch-depressiver, der Halluzinationen hatte, den ganzen Tag zu Unsichtbaren sprach und die ganze Nacht auf und nieder und aus dem Bett sprang, Befehle brüllend, wobei er sich einbildete, er sei Befehlshaber der CIA. Er sprach laut mit dem Präsidenten durch sein imaginäres Telefon. Er stank furchtbar, hatte offenbar wochenlang nicht gebadet. Er störte die Wachen während der Nacht wiederholt auf und benutzte dazu die Sprechanlage in der Zelle. Endlich kamen die Wachen, 6 oder 7 von ihnen, und sagten mir, ich solle von meinem oberen Bett herunterkommen, meine Matratze und meine Leintücher packen und auf den Gang treten. Ich stand draußen und hörte Brüllen, Kreischen und Rumsen. Ich sah Blut gegen die Wand spritzen, als mein verrückter Zellenkamerad an einem Bein über den Boden in eine andere Zelle geschleift wurde. Ich sah ihn ein paar Tage später, als die Wachen ihn vom Arztzimmer aus im Krankenrevier an mir vorbeiführten. Er hatte Beulen über den Augen und war am Kopf ganz schwarz und blau. Ich wurde verlegt und mit einem netten, sanftredenden 65-jährigen Friseur in eine andere Zweimannzelle gewiesen. Dieser Gefangene hatte versucht, seine Mutter zu erschießen. Er war freundlich und hilfsbereit zu mir. Ich war bald im Bilde über die allgemeine Belegschaft, halb Neger, Mexikaner und Indianer. Der Rest Weiße, hauptsächlich aus dem Gebiet der Smoky Mountains. Die meisten waren abgebrühte Verbrecher, Mörder, Bankräuber, Autodiebe. Fast alle waren Wiederholungstäter. Viele hatten Strafen von 25 bis 30 Jahren abzusitzen. Es brodelte vor Zorn, Frustration und Wut an diesem Ort. Die Wachen, ein buntes Rassengemisch, waren unfreundlich, kurz angebunden, kalt. Einer von ihnen weckte mich mitten in der Nacht auf und stieß mir eine Taschenlampe an die Rippen, weil ich in meiner Zelle ein Buch auf der Fensterbank liegen gelassen hatte. Am Sonntag hörte ich lautes Gebrüll und Hundebellen. Wir mussten alle in unsere Zellen, während schwarz uniformierte Beamte, Hunde an Leinen führend, systematisch von Zelle zu Zelle gingen, die Gefangenen mit dem Gesicht nach unten auf den Fußboden warfen und in Handschellen legten, die Arme hinter dem Rücken verdreht. Sie schleppten uns wie Kartoffelsäcke aus den Zellen, während uns schwarz uniformierte, behelmte Polizisten, vom Typ und dem Aussehen nach zur neuen Weltordnung passend, mit heruntergeklappten Visieren Kommandos zubrüllten. Sie durchsuchten unsere Taschen, die Betten und Plastikbehälter, wo unsere persönlichen Sachen drin waren. Den Hunden tropfte Speichel von den schnappenden Lefzen. Es waren hauptsächlich Dobermänner und deutsche Schäferhunde, die an Ketten wild bellend einen halben Meter von unseren Körpern und Gesichtern gehalten wurden. Junge, hübsche Frauen in hauteng Uniformen, kugelsicheren Westen und Springerstiefeln, alles in Schwarz, stiegen ständig über die Männer hinweg, die zusammengerollt und gekrümmt mit dem Gesicht nach unten zitternd, bis zum Wahnsinn geängstigt, auf dem Gefängnisboden dalagen. Manchen dieser 2 Meter großen Männer strömten Tränen über die Gesichter. Die Frauen filmten diese unglücklichen Gefangenen mit ihren Minicamcordern von ganz nahem, lachten und scherzten, amüsierten sich. Wozu und auf wessen Befehl wurden diese Aufnahmen gemacht? Ich war an 2 Wochenenden dort, und diese Terrorisierung der Häftlinge geschah an 2 Wochenenden. Ich hatte Glück, sie das 2. Mal zu verpassen, weil mein amerikanischer Anwalt, den Ingrid in der Zwischenzeit engagiert hatte, zu mir gekommen und ich in der Besucherzone des Gefängnisses war. Dieser Anwalt hatte durch Gerüchte herausgefunden, dass ich von den USA nach Deutschland ausgeliefert werden würde, wo ich geboren bin, obwohl ich in Kanada gelebt habe, seit ich 19 Jahre alt war und weder in Kanada noch in den Vereinigten Staaten vorbestraft bin. Erreichte sofort einen Antrag auf Habeas Corpus beim Gericht ein, der noch am selben Tage abgelehnt wurde. Eine Entscheidung, die sofort am nächsten Tag von uns beim Cincinnati Sixth Circuit Court, dem zuständigen Berufungsgericht, angefochten wurde. Nach dem US-Gesetz hätte ich nicht aus diesem Gefängnis herausgenommen und abgeschoben werden dürfen, ohne einem Richter vorgeführt zu werden. Doch dies ist genau das, was einige Nächte später mit mir geschah. Es war der 17. Februar 2003, President's Day, ein nationaler Feiertag. Ich wurde durch Schläge gegen meine Zellentür um 2.30 Uhr nachts geweckt. Man sagte mir, ich solle mich fertig machen. Um 4.30 Uhr kamen endlich die Wachen, um mich zur Abfertigung zwecks Verlegung zu holen. Ich bekam eine Dusche, eiskalt, und zog wieder meine Zivilkleider an. Wegen des Feiertags konnte man mir die $400 nicht mitgeben, die ich ins Gefängnis mitgebracht habe. Bis auf den heutigen Tag ist dieses Geld nicht zurückgegeben worden, auch nicht meine teuren Medikamente. Ich wurde zum Flughafen Knoxville gebracht, ohne einen einzigen Cent in der Tasche zu haben. Wir bestiegen eine Maschine nach Atlanta, Georgia, kurz nach 7 Uhr früh und landeten dort nach 9 Uhr. Es wurde mir nicht gesagt, wohin es ging, aber ich sah ein Schild am Schalter der Fluglinie, Buffalo, New York. Jetzt war mir klar, dass ich nach Kanada und nicht nach Deutschland geschickt werden würde. Ich hatte keine Möglichkeit, Ingrid wissen zu lassen, wo ich war und was mit mir geschah. Bis heute hat keine amerikanische Regierungsstelle mit Ingrid, einer US-Bürgerin, Verbindung aufgenommen, nicht telefonisch, nicht brieflich, nicht durch einen Besuch, um meine Festnahme zu erklären, viel weniger sie zu rechtfertigen. Wir kamen um 11.30 Uhr vormittags in Buffalo, New York, bei einem bösen Schneesturm an. Dort wurde mir gesagt, ich sei wegen Visumsverletzung auf 20 Jahre aus den Vereinigten Staaten verbannt, was bedeutete, Ingrid würde 87 sein und ich 84, bevor ich sie wiedersehen könnte. Ich wurde in Handschellen über die kanadische Grenze gebracht und in einen verschlossenen Raum bei den kanadischen Einwanderungsbüros an der Peace Bridge gesperrt. Es gab eine Menge Gestikulieren und lautes Reden zwischen den Kanadiern und den Amerikanern. Aus mir nie erklärten Gründen wurde ich nach 1 Stunde über die amerikanische Grenze zurückgebracht, immer noch im Schneesturm. Wir schienen stundenlang an Schneepflügen vorbeizurutschen und zu schlittern, bis ich endlich ein Schild mit der Aufschrift Attica, New York, Hochsicherheitsgefängnis, ausmachte. Glücklicherweise drehte der Wagen Richtung Batavia ein, und wir kamen schließlich in der Dämmerung dort an, weit draußen in einem windgepeitschten Farmland. Es war ein Gebäudekomplex mit Flachdach, umgeben von hohem Stacheldraht und Scheinwerfern und einer kleinen Wachbaracke und einer Schranke, alles an den Film Dr. Zhivago erinnernd oder den russischen Gulag. Ein riesiger Wachtposten, 1,80 Meter groß, mit einer Pelzmütze nach russischer Art und einem dunkelgrünen Mantel, kam und prüfte Papiere und Fracht. Und bald war ich im Batavia Detention Center aufgenommen. Es war ein offenbar neues, sehr sauberes, gut organisiertes Gefängnis. Leider blieb ich dort nicht ganz 2 Tage, bevor ich, diesmal endgültig, nach Kanada zurückgebracht wurde. Ich wurde am 19. Februar 2003 über die Friedensbrücke in Fort Erie abgeschoben. Mit kurzen Unterbrechungen wurde ich dann 7 oder 8 Stunden dort verhört. Es wurde mir erlaubt, Ingrid anzurufen, meinen Anwalt und einige schottische Freunde aus Hamilton, Ontario. Sie kamen innerhalb von 2 Stunden und brachten mir etwas Geld, das ich dringend benötigte. Sie wollten mich gleich mitnehmen, da ein Haftbefehl in Kanada nicht vorlag. Es wurde aber nicht erlaubt. Sie wurden brüsk nach Hause geschickt. Ich wurde weiter verhört und nach 2 Stunden wieder verhaftet. Und ich dachte, ich sei schon in Amerika verhaftet worden. Und nach Thorold gebracht, der Haftanstalt der Region Niagara, wo man mich 10 Wochen später zum 3. Mal verhaftete. Im Gefängnis wohlgemerkt, als ich durch ministerielle Anordnung zum Sicherheitsrisiko für Kanada erklärt wurde. Nicht dafür, was ich in 42 Jahren eines verantwortlichen und produktiven Lebens für dieses Land getan hatte, sondern dafür, was jemand anders in der Zukunft tun könnte, nachdem er gelesen hatte, was ich über das schmutzige Geschäft entdeckt hatte, das man den Holocaust nennt. Soweit Ernst Zündels Bericht. Hier nun, so schreibt Ingrid Zündel an das Justizkomitee des US-Senats unter Vorsitz des Abgeordneten Sensenbrenner, möchte ich fragen, lebe ich noch in Amerika? Wenn jemand mir das Fenster einwirft, kann ich zur Polizei gehen und klagen. Und ich kann erwarten, dass jemand ermitteln wird. Darf ich nicht Hilfe beanspruchen, wenn man mein Leben zerstört, weil mein Mann politisch unkorrekte Ansichten hat? Holocaust-Revisionismus ist kein obskurer Kult und keine umstürzlerische Ideologie. Es ist eine wissenschaftliche Methodologie, um geschichtliche Wahrheiten von Falschheiten zu trennen. Die Forschung hat deutlich gezeigt, dass der Holocaust nicht offenkundig ist. Es ist leider das zentrale Tabu unserer Zeit, das von praktisch allen westlichen Regierungen einschließlich der Vereinigten Staaten vor Untersuchung und kritischer Betrachtung abgeschirmt wird. Die Frage, die ich unseren gewählten Regierungsfunktionären stelle, ist einfach die: Was genau ist mit Holocaust gemeint? Wenn der Holocaust Geschichte ist, muss er für die Forschung offen sein, wie jede andere historische Behauptung. Wenn andererseits der Holocaust ein religiöses Dogma ist, hat er keinen Platz in öffentlichen Schulen, viel weniger in Ausbildungshandbüchern der Polizei und der Armee, die von Steuergeldern finanziert werden. Als Kind habe ich unter 4 Diktatoren gelebt: Stalin, Hitler, Perón und Stroessner. Als ich nach Amerika kam, glaubte ich, ein Paradies gefunden zu haben, wo es Gerechtigkeit, Gesetz und Ordnung gab. Ich wurde aus freiem Willen und Stolz US-Bürgerin. Ich möchte gern glauben, dass dies noch Amerika ist, wo der Meinung Andersdenkender ein Platz eingeräumt wird. Erlaubt meine eigene Regierung, dass amerikanische Exekutivbeamte von ausländischen Interessen benutzt werden, als Schlägertruppen aufzutreten, meinen gesetzestreuen Ehemann in Handschellen und Fußeisen wegzuschleppen, um in einem Hochsicherheitstrakt kaltgestellt zu werden, ohne dass Hilfe in Sicht ist? Nur weil er historische Behauptungen in Frage stellt? Ich möchte bitte eine Antwort darauf. Ich bitte, dass Sie konkrete Schritte unternehmen, um meinen Mann zurück zu mir bringen zu lassen. Ich bitte, dass Männer mit Grundsätzen und Mut sich den Missbräuchen der Holocaust-Lobby stellen, und zwar mit Überzeugung und Elan. Ich bitte, dass Sie, die Sie das amerikanische Volk vertreten, nicht nach dem politisch korrekten Feigenblatt greifen. Der vorstehende Text wurde als Teil einer ganzseitigen Anzeige zur Veröffentlichung in der Ausgabe vom 7. September 2003 der Washington Times aufgegeben. Praktisch alle Bezüge auf die Holocaust-Lobby wurden von der Redaktion vor dem Abdruck entfernt. Auf diese Anzeige folgte nur ein hilfloses Schweigen. Nicht ein einziger US-Senator oder Kongressabgeordneter gab hierauf Antwort oder nahm Kontakt mit Ingrid Rimland auf. Nach vergeblichem Warten platzierte sie am 30. September 2003 eine weitere ganzseitige Anzeige, mit der sie einen noch entschiedeneren Standpunkt einnahm.